Abschnitt 5 aus David Copperfield, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 9. Kapitel: Ich feiere einen merkwürdigen Geburtstag. Ich übergehe alles, was in der Schule vorging, bis zu meinem Geburtstage im März. Ich erinnere mich an nichts mehr, außer dass Steerforth bewunderungswürdiger war als je. Er sollte Ende dieses Semesters, wenn nicht noch eher, abgehen und kam mir lebhafter und unabhängiger und daher noch einnehmender als früher vor. Aber sonst weiß ich weiter nichts. Das große Ereignis, das diese Zeit in meiner Seele auszeichnet, scheint alle kleineren Erinnerungen verschlungen zu haben und allein übrig geblieben zu sein. Ich kann sogar kaum glauben, dass zwischen meiner Rückkehr nach Salem House und meinem Geburtstage eine Zeit von 2 Monaten liegt. Ich kann mir nur denken, dass es so war, weil es so gewesen sein musste. Sonst würde ich mich überzeugt finden, dass gar keine Zwischenzeit gewesen wäre und dass ein Ereignis unmittelbar hinter dem anderen folgte. Wie klar ich mich noch an den Tag erinnern kann. Ich rieche den Nebel, der das Haus umdunkelt. Ich sehe die Gegenstände draußen wie gespenstische Schatten hindurchschimmern. Ich fühle, wie mein bereiftes Haar sich kalt und feucht an die Wange klebt. Ich blicke in die dämmerhafte Perspektive der Schulstube hinab, wo hier und da ein flackerndes Licht das trübe Zwielicht erleuchtet und der Atem der Knaben sich kräuselnd in die kalte Luft erhebt, wie sie sich in die Finger blasen und mit den Füßen auf der Flur trommeln. Es war nach dem Frühstück und wir waren eben von dem Spielplatz hereingerufen worden, als Mr. Sharp eintrat und sagte, »David Copperfield soll zum Direktor kommen.« Ich erwartete ein Geburtstagsgeschenk von Peggotty und mein Gesicht heiterte sich auf. Ein paar Knaben in meiner Nähe machten ihre Ansprüche, bei der Verteilung der guten Dinge nicht vergessen zu werden, als ich mit großer Schnelligkeit aufstand. »Beeile dich nicht, David«, sagte Mr. Sharp. »Du hast Zeit genug, mein Sohn. Beeile dich nicht.« Der weiche Ton, mit dem er dies sprach, hätte mich überraschen sollen, aber ich dachte nicht daran. Ich eilte nach der Wohnstube, wo Mr. Creakle beim Frühstück saß, das Rohrstöckchen und eine Zeitung vor sich und Mrs. Creakle einen offenen Brief in der Hand hielt. Aber ein Geburtstagskorb war nicht da. »David Copperfield«, sagte Mrs. Creakle und führte mich nach dem Sofa, wo sie sich neben mich setzte. »Ich habe etwas Besonderes mit dir zu reden. Ich habe dir etwas mitzuteilen, mein Kind.« Mr. Creakle, den ich natürlich ansah, schüttelte den Kopf, ohne mich anzusehen, und unterdrückte einen Seufzer mit einem sehr großen Stück Butterbrot. »Du bist noch zu jung, um zu wissen, wie die Welt sich jeden Tag ändert«, sagte Mrs. Creakle, »und wie die Menschen vergehen und schwinden. Aber wir müssen es alle lernen, David, manche in ihrer Jugend, manche in ihrem Alter, manche zu jeder Zeit ihres Lebens.« Ich sah sie mit gespanntem Ernst an. »Als du nach den Ferien von Hause wegreistest«, sagte Mrs. Creakle nach einer Pause, »befanden sich da alle wohl?« Nach einer anderen Pause: »War deine Mama wohl?« Ich zitterte, ohne recht zu wissen, warum, und sah sie immer noch mit großem Ernste an, versuchte aber nicht, ihr zu antworten. »Weil ich dir zu meinem großen Leidwesen sagen muss«, sagte sie, »dass, wie ich diesen Morgen höre, deine Mutter sehr krank ist.« Ein Nebel erhob sich zwischen Mrs. Creakle und mir, und sie schien sich darin einen Augenblick lang zitternd zu bewegen. Dann stürzten mir die brennenden Tränen aus den Augen und ich sah sie wieder deutlich vor mir sitzen. »Sie ist sehr gefährlich krank«, fügte sie hinzu. Ich wusste jetzt alles. Sie ist gestorben. Sie brauchte es mir nicht zu sagen. Ich hatte schon einen verzweifelten Schmerzensschrei ausgestoßen und fühlte mich als Waise allein in der weiten Welt. Sie war sehr gütig gegen mich. Sie behielt mich den ganzen Tag bei sich im Zimmer und ließ mich manchmal allein. Und ich weinte, bis ich vor Erschöpfung einschlief und wachte und weinte wieder. Als ich nicht mehr weinen konnte, fing ich an zu denken, und dann war die Bedrückung meines Gemüts am schwersten und mein Gram ein dumpfer Schmerz, für den keine Linderung war. Und doch richteten sich meine Gedanken nicht streng auf das Unglück, das mich niederdrückte. Ich dachte an unser verschlossenes und stilles Haus. Ich dachte an den Säugling, der, wie Mrs. Creakle sagte, seit einiger Zeit hinfällig war und wohl auch sterben würde. Ich dachte an meines Vaters Grab auf dem Friedhofe neben unserem Hause und wie meine Mutter jetzt auch unter dem mir so bekannten Baume ruhte. Ich stellte mich auf den Stuhl, als ich allein war, und blickte in den Spiegel, um zu sehen, wie rot meine Augen und wie bekümmert meine Züge waren. Ich fragte mich nach einigen Stunden, ob meine Tränen wirklich versiegt wären, wie es der Fall zu sein schien, was mich außer meinem Verlust mit am meisten betrübte, wenn ich an das Nachhausegehen dachte, denn ich sollte dem Leichenbegängnis beiwohnen. Ich fühlte, dass mich vor den übrigen Knaben etwas auszeichnete und dass ich in meiner Betrübnis eine wichtige Person war. Wenn jemals ein Kind einen aufrichtigen Schmerz fühlte, so war ich es. Aber ich erinnere mich, dass mir diese Wichtigkeit eine Art Befriedigung gewährte, als ich nachmittags während der Schulstunden auf dem Spielplatz spazieren ging. Als ich sah, wie die Knaben aus den Fenstern nach mir herunterblickten, fühlte ich mich ausgezeichnet und nahm ein bekümmertes Aussehen an und ging langsamer. Als die Schule vorüber war und sie herauskamen und mich anredeten, rechnete ich es mir fast hoch an, dass ich gegen keinen stolz war und alle ebenso sehr beachtete wie früher. Ich sollte nächsten Abend nach Hause zurückkehren, nicht mit der Eilpost, sondern mit der gewöhnlichen Landkutsche, welche der Pächter hieß und meistens von Landleuten benutzt wurde, die nur kurze Strecken auf der Tour reisten. Das Geschichtenerzählen unterblieb für diesen Abend und Traddles bestand darauf, mir sein Kissen zu leihen. Ich weiß nicht, was es mir nützen sollte, aber der arme Kerl hatte weiter nichts zu verborgen, außer einem Bogen Briefpapier voll Gerippe, und den gab er mir zum Abschied als Tröster für meinen Schmerz und Wiederhersteller meines Seelenfriedens. Ich verließ Salem House am nächsten Nachmittag. Ich hatte keine Ahnung, dass ich nicht wieder zurückkehren sollte. Wir fuhren die ganze Nacht hindurch sehr langsam und erreichten Yarmouth erst um 9 oder 10 Uhr am nächsten Morgen. Ich sah mich nach Mr. Barkis um, aber er war nicht da. Anstatt seiner erschien am Kutschenfenster ein dicker, kurzatmender, lustig aussehender kleiner alter Mann in schwarzem Rock und Hosen mit fadenscheinigen schwarzen Schleifen an den Knien und einem breitkrempigen Hut und sagte: »Master Copperfield?« »Ja, Sir.« »Wenn Sie mich begleiten wollen, junger Herr«, sagte er und machte die Tür auf, »so werde ich das Vergnügen haben, Sie mit nach Hause zu nehmen.« Ich gab ihm meine Hand und wir gingen nach einem Laden in einem engen Gässchen, über dem geschrieben stand: »Omer, Tuchhändler, Schneider, Mützenmacher, Leichenbesorger und so weiter.« Eine drückende und dumpfe Atmosphäre herrschte in dem kleinen Laden, der vollgepfropft war von fertigen und halbfertigen Kleidern aller Art, mit Einschluss eines Fensters voll Filzhüten und Mützen. Wir traten alsdann in ein kleines Stübchen hinter dem Laden, wo 3 Mädchen eine große Menge schwarzen Stoff bearbeiteten, der über den ganzen Tisch ausgebreitet war und von dem kleine Schnitzel auf dem ganzen Fußboden zerstreut lagen. Im Zimmer war ein hübsches Feuer und ein Geruch von warmem, schwarzem Krepp. Ich kannte damals den Geruch noch nicht wohl, aber jetzt. Die drei Mädchen, die sehr fleißig und vergnügt zu sein schienen, blickten auf, um mich anzusehen, und nähten dann unermüdlich weiter. Zu gleicher Zeit erklang aus einem Arbeitsschuppen auf einem kleinen Hofe vor dem Fenster ein taktmäßiges Hämmern. Rat-tat-tat-tat-tat, rat-tat-tat-tat. Nun, sagte mein Führer zu einem der drei Mädchen, wie weit seid ihr, Mimi? Wir werden zur rechten Zeit zum Anpassen fertig, erwiderte sie munter, ohne aufzublicken. Sei ohne Sorge, Vater. Mr. Omer nahm den breitkrempigen Hut ab, setzte sich und keuchte. Er war so dick, dass er einige Zeit keuchen musste, ehe er sagen konnte, »Das ist schön!« »Vater«, sagte Mimi lächelnd, »wie entsetzlich dick du wirst!« »Ja, ich weiß nicht, wie es kommt, liebes Kind«, sagte er nach einigem Überlegen, »aber es ist so.« »Du hast es gut. Daher kommt's«, sagte Mimi, »du nimmst die Dinge so leicht.« »Es hilft nichts, wenn man sie anders nimmt«, sagte Mr. Omer. »Freilich, freilich«, entgegnete seine Tochter, »wir sind alle ziemlich munter hier, Gott sei Dank. Nicht wahr, Vater?« »Das will ich hoffen, mein Kind«, sagte Mr. Omer. »Da ich jetzt wieder zu Atem gekommen bin, will ich diesem jungen Herrn das Maß nehmen. Wollen Sie so gut sein und mit mir in den Laden kommen, Master Copperfield?« Ich ging in den Laden, und nachdem er mir ein Stück Tuch gezeigt hatte, das, wie er mir sagte, extra super fein und für alles andere als für Trauer um Eltern zu fein war, nahm er mir das Maß und schrieb es in dem Buche ein. Während er die Zahlen einschrieb, lenkte er meine Aufmerksamkeit auf sein Lager und gewisse Moden, die eben aufgekommen, oder andere, die eben abgekommen waren. »Und dabei verlieren wir oft viel Geld«, sagte Mr. Omer, »aber Moden sind wie Menschen, sie kommen auf. Niemand weiß wann, warum und wie, und sie kommen ab. Niemand weiß wann, warum und wie. Meiner Meinung nach ist alles wie das Leben, wenn man es von dem Gesichtspunkte aus ansieht.« Ich war zu betrübt, um mich auf das Gespräch einzulassen, das wohl auch unter anderen Umständen über meinem Horizont gewesen wäre, und Mr. Omer führte mich wieder in das Hinterstübchen zurück. Er war kaum zu Atem gekommen, als er eine kleine, steile Treppe hinter der Tür hinabrief, »Bringt den Tee und das Butterbrot herauf!« Was nach einiger Zeit, während welcher ich mich umgeschaut und nachgedacht und dem Nähen in der Stube zugesehen und dem Hämmern im Hofe zugehört hatte, auf einem Präsentierbrett erschien und für mich bestimmt war. »Ich kenne Sie schon seit sehr langer Zeit, mein junger Freund«, sagte Mr. Omer, nachdem er mich eine Zeit lang beobachtet hatte, während welcher ich von dem Frühstück nur wenig genossen hatte, denn die schwarze Umgebung benahm mir den Appetit. »Wirklich, Sir?« »Ihr ganzes Leben lang«, sagte Mr. Omer. »Ich könnte sagen, vorher schon. Ich kannte schon Ihren Vater. Er war 5 Fuß 9,5 Zoll lang und er liegt 25 Fuß tief.« »Rat-tat-tat-tat-tat draußen im Hofe. Er liegt 25 Fuß tief, ganz genau«, sagte Mr. Omer munter. »Es geschah entweder auf sein oder auf ihr Verlangen, ich weiß nicht mehr recht.« »Wissen Sie, was mein kleiner Bruder macht, Sir?«, frug ich. Mr. Omer schüttelte mit dem Kopf. »Rat-tat-tat-tat-tat-tat. Er liegt an seiner Mutter Brust«, sagte er. »Ach, der arme Kleine, ist er tot?« »Grämen Sie sich nicht mehr darum, als Sie müssen«, sagte Mr. Omer. »Ja, das Kind ist tot.« Meine Wunde brach bei dieser Nachricht von Neuem auf. Ich ließ das kaum berührte Frühstück stehen, stand auf und legte den Kopf auf den anderen Tisch in einer Ecke des kleinen Zimmers, den Mimi hastig aufräumte, damit ich nicht die Trauersachen, die darauf lagen, mit meinen Tränen benetze. Sie war ein hübsches, gutherziges Mädchen und strich mir mit sanfter, freundlicher Hand das Haar aus den Augen. Aber sie war sehr heiter, weil sie fast mit ihrer Arbeit fertig war und war ganz anders als ich. Jetzt hörte das Hämmern auf und ein hübscher junger Bursche kam über den Hof und in das Zimmer. Er hatte einen Hammer in der Hand und den Mund voll kleiner Nägel, die er herausnehmen musste, ehe er reden konnte. »Nun, Joram«, sagte Mr. Omer, »wie weit seid ihr?« »Alles in Ordnung«, sagte Joram. »Fertig, Sir.« Mimi wurde ein wenig rot und die anderen beiden Mädchen lächelten einander an. »Was, ihr habt also gestern bei Lichte gearbeitet, als ich im Club war, nicht wahr?« sagte Mr. Omer und machte ein Auge zu. »Ja«, sagte Joram, »da sie sagten, wir wollten eine kleine Partie machen und zusammen hinüberfahren, wenn wir fertig würden, Mimi und ich und ihr.« »Oh, ich dachte, ihr wolltet mich ganz vergessen«, sagte Mr. Omer und lachte, bis er husten musste. »Da sie so gut waren, das zu sagen«, fuhr der junge Mann fort, »so habe ich mich recht ordentlich darüber gemacht, sehen Sie?« »Wollen Sie sich's einmal ansehen?« »Ja«, sagte Mr. Omer und stand auf. »Junger Herr«, sagte er zu mir, ehe er fortging, »wollen Sie vielleicht...« »Nein«, Vater, unterbrach ihn Mimi. »Ich dachte, es wäre ihm vielleicht angenehm«, sagte Mr. Omer, »aber vielleicht hast du recht.« Ich weiß nicht, wie ich erriet, dass er sich meiner guten Mutter Sarg besehen wollte. Ich hatte noch nie einen zimmern hören, aber es wurde mir allmählich deutlich, was das Hämmern bedeutete, während ich es hörte. Und als der junge Mann eintrat, wusste ich ganz bestimmt, womit er sich beschäftigt hatte. Da die Arbeit jetzt fertig war, klopften die beiden Mädchen, deren Namen ich nicht kannte, die Schnitzel und Fäden von ihren Kleidern und gingen in den Laden hinaus, um dort aufzuräumen und auf Kunden zu warten. Mimi blieb zurück, um die fertig gewordene Arbeit zusammenzulegen und in zwei Körbe zu packen. Das tat sie auf ihren Knien und summte dabei ein munteres Lied. Joram, in welchem ich sogleich ihren Geliebten erkannte, kam herein und raubte ihr einen Kuss, während sie sich so beschäftigte, er schien sich gar nicht um mich zu bekümmern, und sagte, ihr Vater sei nach dem Wagen gegangen und er müsse sich beeilen und sich reisefertig machen. Dann ging er wieder hinaus und sie steckte einen Fingerhut und eine Schere in die Tasche und eine Nadel mit schwarzem Zirn in den Busen und machte sich dann Schmuck vor einem kleinen Spiegel hinter der Türe, in dem ich ihr freundliches Gesicht erblickte. Alles dies bemerkte ich, während ich an dem Tische in der Ecke saß, den Kopf in die Hand gestützt und mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Der Wagen fuhr bald vor dem Laden vor, und nachdem man zuerst die Körbe und dann mich hineingehoben, stiegen die drei anderen ein. Ich erinnere mich noch, es war halb ein Korbwagen und halb ein Möbelwagen, dunkel angestrichen und gezogen von einem Rappen mit langem Schweif. Drinnen war überflüssig Platz für uns alle. Ich glaube, ich habe niemals ein so seltsames Gefühl gehabt, jetzt bin ich vielleicht weiser, als auf dieser Fahrt, wenn ich daran dachte, womit sie sich beschäftigt hatten und wie vergnügt sie jetzt waren. Ich zürnte ihnen nicht, ich fürchtete mich vielmehr vor ihnen, als ob ich unter Geschöpfe gekommen wäre, die keine Gemeinschaft mit mir hätten. Sie waren alle sehr heiter. Der Alte saß auf der vorderen Bank und fuhr und die beiden jungen Leute hinter ihm, und wenn er sprach, beugten sie sich vor, der eine auf der einen Seite des faustbäckigen Gesichts und die andere auf der anderen, und bekümmerten sich sehr um ihn. Sie wollten auch mit mir sprechen, aber ich zog mich scheu in eine Ecke zurück, entsetzt über ihr Liebeln und ihre Heiterkeit, obgleich sie nicht lärmend waren, und wunderte mich fast, dass vom Himmel herab keine Strafe für ihre Herzenshärtigkeit kam. Als sie anhielten, um das Pferd zu füttern und aßen und tranken und sich's wohl sein ließen, konnte ich nichts anrühren, was sie anrührten, und blieb nüchtern. Als wir unser Haus erreichten, schlüpfte ich so rasch als möglich hinten aus dem Wagen, damit ich nicht in ihrer Gesellschaft vor diese feierlichen Fenster trat, die mich mit ihren zugemachten Läden ansahen wie geschlossene Augen, die einst glänzten. Und ach, wie wenig hatte ich Ursache zu sorgen, dass ich zuletzt keine Tränen mehr haben würde, als ich die Fenster meiner Mutter erblickte und neben ihnen das Zimmer, das in besseren Zeiten das meinige gewesen war. Peggotty schloss mich in ihre Arme, bevor ich die Tür erreichte, und führte mich in das Haus. Ihr Schmerz brach hervor, als sie mich zuerst erblickte, aber sie bewältigte ihn bald und sprach flüsternd und ging auf den Zehen, als ob die Toten gestört werden könnten. Sie war seit langer Zeit in kein Bett gekommen. Sie wachte jetzt noch jede Nacht. Solange ihr armer, lieber Engel über der Erde sei, sagte sie, werde sie ihn nicht verlassen. Mr. Murdstone nahm keine Notiz von mir, als ich in die Wohnstube trat, sondern saß in seinem Lehnstuhle neben dem Kamine und weinte still vor sich hin. Miss Murdstone, die eifrig an dem mit Briefen und Papieren bedeckten Tische schrieb, gab mir ihre kalten Fingernägel und frug mich mit teilnahmslosem Flüstern, ob mir die Trauer angemessen sei. Ich sagte, ja. »Und deine Hemden«, sagte Miss Murdstone, »hast du sie mitgebracht?« »Ja, Madam, ich habe alle meine Kleider mitgebracht.« Das war der ganze Trost, den ihre Festigkeit mir spendete. Ich glaube, dass sie ein auserlesenes Vergnügen daran fand, ihre sogenannte Selbstbeherrschung und Festigkeit und Geistesstärke und das ganze diabolische Verzeichnis ihrer unliebenswürdigen Eigenschaften bei solchen Gelegenheiten an den Tag zu legen. Sie war besonders stolz auf ihre Geschäftskenntnis, und diese zeigte sich jetzt, indem sie alles zu Papier brachte und von nichts gerührt wurde. Diesen Tag und den nächsten von morgen bis zum Abend saß sie an diesem Schreibtische, arbeitete ruhig gefasst mit einer harten Feder, sprach zu jedem mit demselben teilnahmslosen Geflüster, und keine Muskel ihres Gesichts und kein Ton ihrer Stimme milderte sich einen Augenblick. Ihr Bruder nahm manchmal ein Buch, las aber nie darin, so viel ich bemerkte. Er öffnete es und sah hinein, als ob er lese, aber eine ganze Stunde lang wendete er kein Blatt um, legte es dann wieder hin und ging im Zimmer auf und ab. Ich saß meistens mit gefalteten Händen, beobachtete ihn stundenlang und zählte seine Schritte. Er sprach selten mit seiner Schwester und nie mit mir. Er schien außer den Uhren das einzige ruhelose Wesen in dem ganzen toten, stillen Hause zu sein. In den Tagen vor dem Begräbnis kam mir Peggotty nur wenig zu Gesicht. Bloß wenn ich die Treppe hinauf oder hinabging, fand ich sie immer in unmittelbarer Nähe des Zimmers, wo meine Mutter und ihr Kind lagen, und jeden Abend kam sie an mein Bett und blieb bei mir, bis ich einschlief. Ein oder zwei Tage vor dem Leichenbegängnis nahm sie mich mit in das Zimmer. Ich erinnere mich nur noch, dass unter einem weißen Laken auf dem Bette, das wunderschön rein und frisch war, die Verkörperung der feierlichen Stille, die im Haus herrschte, zu liegen schien, und dass ich, als sie die Decke sanft wegnehmen wollte, ausrief, »Oh, nein, nein«, und ihre Hand aufhielt. Wenn das Leichenbegängnis gestern gewesen wäre, könnte ich mich seiner nicht besser erinnern. Das Aussehen der Putzstube, als ich hineintrat, der helle Schein des Feuers, der glänzende Wein in den Karaffen, die Muster der Gläser und Teller, der schwache, süße Duft des Kuchens, der Geruch von Miss Murdstones Anzug und von unseren Trauerkleidern, alles steht deutlich vor mir. Mr. Chillip ist im Zimmer und kommt auf mich zu. »Und wie befindet sich Master David?« sagte er freundlich. »Ich kann nicht sagen, gut, ich gebe ihm meine Hand, die er behält.« »Gott, Gott«, sagte Mr. Chillip und lächelt ein wenig, während etwas in seinen Augen glänzt. Unsere kleinen Freunde wachsen um uns in die Höhe. Wir verlieren sie fast aus den Augen, Madam. Das sagt er zu Miss Murdstone, erhielt aber keine Antwort. »Große Fortschritte hier, Madame«, sagt Mr. Chillip. Miss Murdstone antwortet nur mit einem zurückweisenden Blick und einem steifen Knicks. Mr. Chillip geht eingeschüchtert in eine Ecke, nimmt mich mit sich und tut den Mund nicht mehr auf. Ich bemerke das, weil ich alles bemerke, was geschieht, nicht weil ich mich um mich bekümmere oder es seit meiner Ankunft getan habe. Und jetzt fängt die Totenglocke zu läuten und Mr. Omer und ein anderer Mann kommen herein und kleiden uns an. Wie mir Peggotty vor langer, langer Zeit immer erzählte, kleideten sich die Leichenbegleiter meines Vaters in demselben Zimmer an. Das Leichengefolge besteht aus Mr. Murdstone, Mr. Graper, Mr. Chillip und mir. Als wir zur Türe heraustreten, sind die Träger und ihre Bürde schon im Garten, und sie bewegen sich langsam den Pfad hinab an den Ulmen vorbei und durch das Gartentor in den Friedhof, wo ich so manchen Sommermorgen die Vögel habe singen hören. Wir stehen in einem Kreis um das Grab. Der Tag scheint mir anders als jeder andere Tag und das Licht nicht von derselben Farbe zu sein, sondern trüber. Jetzt ist eine feierliche Stille, die wir mit dem, was im Staube ruht, aus dem Hause gebracht haben, und während wir entblößten Hauptes dastehen, höre ich die Stimme des Geistlichen, die hier im Freien so fern und doch so deutlich und klar klingt, sagen: »Ich bin die Auferstehung und das Leben«, spricht der Herr. Dann höre ich Leute schluchzen und, gesondert von den übrigen Zuschauern, sehe ich die gute und treue Dienerin, die ich von allen Menschen auf Erden am meisten liebe und zu der, wie mein kindliches Herz fest überzeugt ist, der Herr eines Tages sagen wird: »Du hast recht getan.« Unter den Umstehenden sind viele Gesichter, die ich kenne, Gesichter, die ich von der Kinderzeit her aus der Kirche kenne. Gesichter, die zuerst meine Mutter sahen, als sie in ihrer Jugendblüte in das Dorf kam. Ich kümmere mich nicht um sie, ich kümmere mich nur um meinen Schmerz. Und dennoch sehe und kenne ich sie alle und sehe selbst im Hintergrund Mimi zuschauen und auf ihren Schatz blicken, der nicht weit von mir steht. Es ist vorbei und das Grab ist zugeschüttet und wir wenden uns wieder heimwärts. Vor uns steht unser Haus so schmuck und unverändert, so fest verknüpft in meiner Seele mit dem Jugendbild von der, welche nicht mehr ist, dass all mein Schmerz nichts ist gegen den, welchen ich jetzt fühle. Aber sie führen mich fort und Mr. Chillip spricht zu mir und wie wir nach Hause kommen, benetzt er meine Lippen mit Wasser und als ich ihn um Erlaubnis bitte, auf mein Zimmer gehen zu dürfen, entlässt er mich mit der Zärtlichkeit einer Mutter. All das kommt mir vor, als wäre es gestern geschehen. Spätere Ereignisse sind hinübergetragen worden nach der Küste, wo alles Vergessene wieder erscheinen wird. Aber dieses eine Ereignis steht wie ein hoher Fels im weiten Meere. Ich wusste, dass Peggotty zu mir aufs Zimmer kommen würde. Die sonntägliche Stille der Stunde, der ganze Tag war wie ein Sonntag, das habe ich vergessen, passte für uns beide. Sie setzte sich neben mich auf mein kleines Bett, dann nahm sie meine Hand und während sie dieselbe manchmal an ihre Lippen drückte und manchmal streichelte, wie sie meinen kleinen Bruder hätte beruhigen können, erzählte sie mir in ihrer einfachen Weise, wie alles geschehen sei. »Sie befand sich seit langer Zeit gar nicht mehr recht wohl«, sagte Peggotty. »Sie fühlte sich nicht glücklich. Als das Kleine zur Welt kam, glaubte ich anfangs, es werde sich mit ihr bessern, aber sie war angegriffener als je und nahm mit jedem Tage mehr ab. Vor der Geburt des Kindes pflegte sie viel allein zu sitzen und dann weinte sie. Aber später sang sie dem Kinde vor, so leise, dass ich manchmal, wenn ich sie hörte, dachte, es sei wie eine Stimme in der Luft, die immer höher und höher steigt. Ich glaube, sie wurde in der letzten Zeit schüchterner und furchtsamer. Und ein hartes Wort war für sie wie ein Schlag. Aber gegen mich blieb sie immer dieselbe. Sie wurde nie anders gegen ihre närrische Peggotty, der liebe Engel. Hier hielt Peggotty inne und klopfte mir ein Weilchen sanft die Hand. Das letzte Mal, wo sie ganz wieder war wie früher, war an dem Abend, wo du nach Hause kamst, liebes Kind. An dem Tage, wo du fortgingst, sagte sie zu mir, »Ich werde meinen lieben Kleinen nie wiedersehen.« Das sagt mir ein etwas, was die Wahrheit spricht. Sie versuchte von da an ein heiteres Gesicht anzunehmen, und manchmal, wenn sie ihr sagten, sie sei leichtsinnig und sorglos, stellte sie sich so, aber damit war es vorbei. Sie sagte ihrem Manne nie, was sie mir gesagt hatte. Sie fürchtete sich, es jemand anders zu sagen, bis sie eines Abends, kaum 8 Tage, bevor es geschah, zu ihm sagte, »Lieber Mann, ich glaube, ich sterbe bald.« »Ich habe mir jetzt das Herz erleichtert, Peggotty«, sagte sie zu mir, als ich sie an diesem Abend zu Bett brachte. »Es wird ihm in den wenigen Tagen immer deutlicher werden, dem Armen, und dann ist's vorbei. Ich bin sehr müde. Wenn das Schlaf ist so, bleibe bei mir sitzen, während ich schlafe. Verlass mich nicht.« Gott segne meine beiden Kinder, Gott beschütze und behüte meinen vaterlosen Knaben. »Ich habe sie seitdem nicht verlassen«, sagte Peggotty. »Sie sprach oft mit den beiden unten, denn sie liebte sie. Sie musste jeden lieben, der in ihre Nähe kam, aber wenn sie fort waren, da wendete sie sich immer wieder zu mir, als ob nur Ruhe wäre, wo Peggotty war, und konnte nie anders einschlafen.« Am letzten Tag des Abends küsste sie mich und sagte, »Wenn der Säugling mit mir sterben sollte, Peggotty, so sollen sie ihn mir in die Arme legen und uns zusammen begraben.« Es geschah, denn das arme Lämmchen lebte nur noch einen Tag länger. »Und mein teuerster Sohn soll mit zu meinem Grabe gehen«, sagte sie, »und erzähl ihm, dass seine Mutter, als sie hier lag, ihn nicht einmal, sondern 1000-mal segnete.« Hier folgte wieder eine Pause des Schweigens und sie klopfte mir wieder sanft die Hand. »Es war schon tief in der Nacht«, sagte Peggotty, als sie zu trinken verlangte, »und als sie getrunken hatte, da lächelte sie mich so geduldig und lieb und schön an.« Der Tag war angebrochen und die Sonne ging auf, als sie mir erzählte, wie gütig und rücksichtsvoll Mr. Copperfield gegen sie gewesen, wie er mit ihr Geduld gehabt und wie er, wenn sie an sich selbst gezweifelt, zu ihr gesagt, dass ein liebendes Herz besser und stärker sei als Weisheit und dass er sich glücklich fühle in ihrer Liebe. »Liebe Peggotty«, sagte sie dann, »lege mich näher an dich heran.« Denn sie war sehr schwach. »Lege deinen lieben Arm unter meinen Kopf«, sagte sie, »und wende ihn dir zu, denn dein Gesicht geht immer ferner von mir weg, und ich will dir so nahe sein.« Ich tat, wie sie verlangte, und ach, Davy, die Zeit war gekommen, wo das wahr wurde, was ich beim ersten Abschied von dir gesagt, wo sie froh war, ihren armen Kopf auf den Arm ihrer einfältigen, mürrischen alten Peggotty zu legen, und sie starb wie ein Kind, das in Schlummer sinkt. So endete Peggottys Erzählung. Von dem Augenblick an, wo ich den Tod meiner Mutter erfuhr, war das Bild, das ich mir zuletzt von ihr machte, verschwunden. Von dem Augenblick an erinnerte ich mich ihrer bloß als der Mutter meiner frühesten Eindrücke, die ihre glänzenden Locken um ihre Finger zu wickeln und im Zwielicht im Zimmer mit mir zu tanzen pflegte. Was Peggotty mir jetzt erzählte, prägte mir das frühere Bild nur noch tiefer ein. Es mag seltsam sein, aber es ist wahr. Mit ihrem Tode schwebte sie zurück zu ihrer ruhigen, ungestörten Jugend und verwischte alles Übrige. Die Mutter, die im Grabe lag, war die Mutter meiner ersten Kinderzeit. Das kleine Wesen in ihren Armen war ich selbst, wie ich früher gewesen war, an ihrem Busen auf ewig eingeschlummert. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 30. November 2024.